Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Hello, it's us! Die Elite, das Labrazin mit den Zeilenende und dem Ausübungsjedi. Glück auf! Was haben wir über kulturelle Appropriation gesagt? Das war eine Videospielaneignung. Was haben wir über kulturelle Appropriation von Videospielkultur gesagt? Nachdem wir letzte Folge über Videospiele gesprochen haben, machen wir doch mit dieser Woche einen Sprung voran. Oh mein Gott. Und du sagst mir, was haben das Jahr 1996, 2011 und 2013 gemeinsam? In allen war meine Freundin weg und bräunt sich. Okay, aber in Abgrenzung dazu war deine Freundin auch 2014 weg und bräunt sich. Ja, du hast mich jetzt nicht gefragt, was exklusiv diese 3 Jahre auszeichnet, was sie von anderen Jahren abgrenzt. Ja, aber was grenzt sie von anderen Jahren ab? Was waren die Jahreszahlen nochmal außer 1996? Entschuldigung. 1996, 2011 und 2013. Oh Gott. Ich weiß es nicht. Aber ich muss zu meiner Entschuldigung hier noch vorbringen, dass Menschen meiner Generation auf die Jahreszahl 1996 quasi reflexhaft reagieren. Ich weiß das. Ich weiß nicht, was 1996, 2011 und 2013 miteinander gemeinsam haben. Ich würde sagen, da es sich um 3 Jahreszahlen handelt, dass es irgendwas mit einer Trilogie zu tun hat, weil in der Welt der Popkultur, mit der wir uns beschäftigen, Trilogien ja so ein heißer Scheiß sind. Und ja, liebe Leute, es heißt Trilogien, nicht Triologien. Nein, das sind die 3 Jahre, in denen es keine Videospielverfilmung in einem Jahr gab, die bei den erfolgreichsten dazu gilt. Also es gab da wohl keine Videospielverfilmungen, die erfolgreich waren. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wann Uwe Boll Far Cry gedreht hat. Aber das heißt nicht in den die erfolgreichsten meint nicht in den Top 10 an den weltweiten Boxoffices wahrscheinlich. Es geht jeweils darum, dass eine Videospielverfilmung in dem Jahr erfolgreich an der Kasse war. Okay, ja, wie definiert sich erfolgreich? Hat mehr als sein Einspielergebnis reingespielt oder? Ich glaube, es muss eine Videospielverfilmung gewesen sein, einfach schlicht. Okay, also das heißt, 1996 gab es einfach gar keine Videospielverfilmung. Genau, das sagt das wohl. Also zumindest, vielleicht hat Uwe Boll eine gemacht und man hat es nicht bemerkt. Das so, ist sogar, keine Ahnung. Stell dir mal vor, Uwe Boll würde Siedler 3 verfilmen. So, lass mal gucken. Okay. Der eingespielt, Einspielergebnis 122 Mille. Aber damit müsste er hier sein. Hier ist er aber. Hier ist er nicht. Muss ich jetzt raten, was das Prinzip des Quizzes sein wird, das du mir jetzt zumuten wirst? Ist das? Nein, wir sprechen einfach nur mal über diese Liste. Okay, Gott sei Dank. Du musst nichts erraten. Obwohl, wir können daraus auch einen Quiz machen. Warte mal, lass mal gucken, wie tauglich ist das als Quiz. Ich warte auf den Tag, wo irgendeine Elite-Wombatunte mich einfach bei Wer wird Millionär anmeldet und Günther Jauch mir dann einfach ein Podcast-Mikrofon in die Fresse hält. Ich hoffe. Okay. Spiel mal folgendes Spiel. Ich sage dir. Nix und du sagst mir Namen von Videospielverfilmungen, von denen du glaubst, dass sie in die Top 30 gekommen sind. Okay. Und nein, der Super Mario Bros. Film gilt nicht, denn der ist Platz 1 und Der ist jenseits von Gut und Böse. Das ist die erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten? Ja, ja. Das ist schön. Einspielergebnis 1,361 Milliarden. Das freut mich. Da war mein Kinoticket auch mit dabei. Das hatten wir ja letzte Folge schon geklärt. Das habe ich, glaube ich, schon mehrfach erwähnt. Gut, dann hau mal raus. Was glaubst du denn, welche Videospielverfilmung hat es denn tatsächlich geschafft in die Top 30? Und ja, es sind einige really obvious Sachen dabei. Und ja, es sind einige Sachen dabei, die videospieltechnisch großartig sind, aber die Filme sind Grütze. Also relativ obvious ist ja Resident Evil, denke ich. Der sich wahrscheinlich sogar mehrfach platziert hat. Ja, Resident Evil ist übrigens The Final Chapter, der erfolgreichste. Mhm. Also das letzte Kapitel, Platz 10. Mhm. Ansonsten Resident Evil Retribution auf Platz 16 und Resident Evil Extinction auf Platz 21, aber der erste, aber ich glaube, so die ursprünglichen, ja, Apokalypse noch, okay. Ja, also es gibt so mehrere, die es geschafft haben, aber so richtig, ich glaube, der erste, obwohl, na, Apokalypse ist einer der ersten, wenn ich es richtig sehe, 2004. Na gut. Gut, Resident Evil. Mhm. Damit hast du halt allerdings schon vier aus den Top 30 geknackt. Ja, das war ja jetzt nicht so schwer. Gilt aber nur als ein Punkt, Pech gehabt. Ja, das ist gemein. Gibt es auch Punkte, wenn ich richtigerweise sage, dass Filme nicht dabei sind? Nein, das wäre ja, schade. Da müsstest du ja nur vorlesen, welche Filme Uwe Boll gedreht hat. Boah, ich stand kurz davor, tatsächlich Dungeon Siege, Schwerter des Königs, in die Runde zu schmeißen, ob es der nicht auf Platz 30 geschafft hat, aber dann werde ich das an dieser Stelle halt nicht tun. Dungeon Siege. Boah, nee, er ist nicht dabei. Ich hätte mir nämlich unter Umständen vorstellen können, dass der war doch gar nicht so unerfolgreich, glaube ich. Nee, ist nicht dabei. Der war auch sehr schlimm. Tatsächlich habe ich den im Kino gesehen, ohne zu wissen, dass das ein Uwe Boll-Film ist. Und habe ich mir gedacht, was ist das denn für eine Scheiße? Und dann bin ich rausgegangen und habe festgestellt, warum das so eine Scheiße war. Gut. Ich hab tatsächlich mal einen Double-Feature-Tag gemacht. Wir waren zwei Filme nacheinander im Kino, beides Videospielverfilmungen. Eine davon auf der Liste, eine davon nicht. Ich verrate dir auch, welche nicht auf der Liste ist. Mhm. Double Dragon. Die kenne ich gar nicht, das ist gut. Du kennst Double Dragon nicht? Okay. Nein. Ich habe keine gut. Zeit für sowas. Ich meditiere derweil ein bisschen, was meine richtige Antwort ist. Ich überlege gerade, ob es dann Triple Dragon ist oder Single Dragon. Single Dragon, das könnte ich mir so als Fantasy-Drama vorstellen, wo irgendwie es um Dragons geht, die Single sind und keine richtigen Partner finden, weil sie alle vereinsamt sind in ihren Horten und dann versucht man sie zusammenzubringen. Und kannst du dir das vorstellen? So in skandinavischer Traurigkeit mit so einem Graufilter über der Kamera, immer nur Zwielicht. Und dann kommt dann kommt Vera Intveen und verkuppelt die Drachen. Ist dir eigentlich bewusst, nur um das mal ganz kurz in den Realitätsabgleich zu bekommen, dass wir in der Folge nach der US-Wahl, die Folge, die nach der US-Wahl rauskam, haben wir über deutsche Leitkultur gesprochen. In der Folge danach haben wir über Videospiele gesprochen. In der Folge danach sind wir jetzt quasi und reden über Videospielfilme. Weißt du, was für eine Leichtigkeit wir unseren Elite-Bombardantinnen und Elite-Bombardhunden präsentieren eigentlich? Also wir sind quasi das Popkulturelle. Und jetzt kommst du mit Vera Intveen. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufnehmen, nicht, ob Trump oder Harris gewonnen haben. Ja, sollte also Trump gewonnen haben und die Welt ist eigentlich schon längst untergegangen, hören die Menschen diesen Podcast und du kommst mit Vera Intveen. Ja, sie könnte ihre... Wenn Harris gewonnen hat und in Amerika gerade ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist, kommst du mit Vera Intveen um die Ecke. Hätte ich lieber kein Pflaume aus der Tüte ziehen sollen. Rudi, ja, bitte. Rudi Carrell ist halt schon tot. Ja, dann selbst der ist besser. Außerdem, weißt du, Rudi hätte wenigstens noch einen Song auf den Lippen gehabt und hätte gesagt, lass dich überraschen. Ja, aber mal ganz ernsthaft. Also es ist ja schon absurd genug, dass irgendwie Drachen im Hort, ne, total einsam, Liebeskummer und sowas, ne? Dann aber die Melodramatik wäre mit Vera, die versucht, die zu verkuppeln, noch wenigstens aufrechterhalten. Aber bitteschön, wie albern wäre das denn, wenn Rudi Carrell einfach die Trennwand zwischen den beiden Felshöhlen weggezogen hätte und gesagt, hier ist dein Goldschatz. Das wäre ja schlimm. Nein. Schieß mal weiter auf die Top 30 Liste. Ich lasse mir meinen Film hier nicht kaputt machen. Ja. Videospielverfilmungen. Das ist gar nicht so einfach, so auf Kommando Videospielverfilmungen zu sagen. Ich war ja schon froh, dass mir Resident Evil eingefallen ist. Und Mario Bros. Darf ich ja nicht sagen. Der andere Mario-Film, ist der dabei? Nein, ich überlege, ich schaue mal gerade, ob er in seinem Jahr, also er war im Jahr 1993 tatsächlich der erfolgreichste Videospielfilm, und damit haben wir bis auch die Frage geklärt, ob er sein Produktionsbudget wieder reinspielen muss. Nein. Okay. Also gekostet hat der alte Mario Bros. Film 48 Mille, reingespielt hat er 20,9. Okay. Also, naja, nö. Okay. Damit, gut, wäre das auch geklärt. Hätte ja sein können. Und ich sag mal so, ich habe hier die Liste bis Platz 48 bei den erfolgreichsten Filmen. Und was ist denn das hier? Nominal, inflationsbereinigt, Produktionsbudget. Das ist Gewinn, ne? Nee, Einspielergebnis, okay. Also das Einspielergebnis nominal ist auf jeden Fall über 34,3 Mille für die Filme. Wobei man dazu sagen muss, Platz 46, 47 und 48 ist ein und dieselbe Filmreihe. Das ist sehr traurig, sehr traurig. Von sehr dem traurig. Es übrigens 12 Teile gibt, wie ich hier sehe, 13 Teile gibt. Oh mein Gott. Okay. Und warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 9, 10, 10 Filme aus dieser Reihe sind in den Top 48. Allerdings nur 2 in den Top 30. Es gab eine Videospielverfilmungsreihe, die 10 Filme. 13. 13, ne? 13 oder sogar 14. Das ist wahrscheinlich irgendwas Japanisches, oder? Ja. Ja. Ich möchte, bevor ich darüber zu sehr nachdenke, obwohl das glaube ich nicht, Street Fighter in die Runde schmeißen. Ja, Street Fighter hat gut Kohle reingespielt. Allerdings nicht so viel, dass okay. Es so richtig viel war, aber knapp gereicht hat für den Platz 30. Street Fighter, die entscheidende Schlacht. Das war übrigens genau der Film, den wir vor Double Dragon geguckt haben. Ah, okay. Mit Jean-Claude Van Damme und Kylie Minogue. Jean-Claude Van Damme als geil. Und Minogue als Kami. Eine Spielfigur, die, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre davor überhaupt erst in der Spieleserie etabliert wurden. Ja. Kami war auch nur die Bonusfigur, die man dann irgendwann noch dazugenommen hat, wenn man nochmal irgendwie ein halbnacktes Weibchen haben wollte. Ja, man wollte halt Midget-Fighting irgendwie attraktiv machen, deshalb hat man auch Kylie Minogue für die Rolle gecastet. Ja, das Witzige daran ist ja vor allem, dass Kylie Minogue eine Britin spielt. Ja, Australier, Briten leben beide auf Inseln, verstehe das Problem nicht. Ja. Gut, Street Fighter ist richtig. Yes. Die entscheidende Schlacht. Mit dem großen Raul Julia, der diese Rolle übrigens nur seiner Kinder zuliebe angenommen hat, den M. Bison zu spielen. Er hat seine Kinder wirklich geliebt. Man muss auch sehr viel Selbstironie oder die Duldsamkeit eines Kamels besitzen, um in diesem Film diese Rolle zu spielen. Oder beides. Und er hat immerhin eins der klassischen Videospiel-Kritiker-Memes verfasst. Also wenn du so Videospiel und Filmkritiker nimmst, das berühmte Of course! Ja. Weißt du, wie er stirbt? Nein, ich habe von dem Film, Film nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich den jemals durchgehalten habe, zu Ende zu schauen. Er fliegt in einen riesen Bildschirm. Das ist traurig. Weil Bison konnte doch durch die Gegend fliegen mit solchen Jetschuhen. Ja. Das konnte er dann dort auch. Und da flog er dann in einen riesen Bildschirm. Das ist sehr traurig. Ja. Aber irgendwie auch ein würdiges Ende für eine Videospielfigur, oder? Ja. Gut, also du hast zweimal geraten. Nee, dreimal. Dreimal geraten? Ja. Und bisher zweimal getroffen. Das ist doch schön. Ja. Was waren denn noch Videospielverfilmungen? Welche Videospiele sind es denn wert, verfilmt zu werden? Oh, diese 13-teilige Serie übrigens hat noch mal ein Spin-off auch noch dazu. Darf man auch nicht vergessen. Gebe ich dir auch noch als Tipp mit. Aber Pixels zählt nicht als Videospielverfilmung von Pac-Man, oder? Pixels ist nicht dabei, nee. Gut, dann zählt das nicht als Videospielverfilmung, das ist gut. Aber gab's nicht mal einen Pac-Man-Film? Wenn, dann ist er nicht hier dabei. Es wird ja, Monopoly wird ja verfilmt, habe ich gehört. Das ist dann zwar keine Videospielverfilmung, aber eine Brettspielverfilmung und eine UNO-Verfilmung soll es auch geben und ich kriege jetzt schon Kopfschmerzen von der ganzen Sache. Pixels ist übrigens natürlich keine Videospielverfilmung, sondern logischerweise ein Tribute an die Videospielkultur, aber. Es ist eine Hommage, aber es spielen ja Videospielfiguren mit, deshalb dachte ich, das geht als Videospielverfilmung durch. Ja, aber es verfilmt ja kein Videospiel im klassischen Sinne. Naja, aber Pac-Man und hier der Tröd, wie heißt er noch gleich? Ja, ich weiß, wen du meinst, ich weiß nicht, wie er heißt. Übrigens, ganz kurz, Q-Bert. Videospiel. Entschuldigung. Q-Bert. Genau. Die Videospielreihe, die ich übrigens meine, hat nicht nur 13 Teile, sondern sie hat insgesamt die Anzahl der Filme in der Reihe sind 23. Scheiße. Es gibt 23 Teile. Plus den Spin-off-Film, der hier auch noch mit drin ist. Scheiße. Ist Ralf Reichts eine Videospielverfilmung? Also ich meine, es ist ein Film über Videospiele, wo Videospielcharaktere da rauskommen. Also da gibt's ja ein Videospiel eigentlich irgendwie. Also nein, es ist es nicht. Und übrigens ganz kurzer Tipp, es ist auch nicht die Elite, The Movie, The Game. Oh, Schleichwerbung. Oder halt auch nicht The Game, The Movie. Aber Ralf Reichts ist ein schöner Film, den kann ich an dieser Stelle kurz empfehlen. Das ist so ein gerne übersehener Disney-Film. Apropos übersehene Disney-Filme, hast du Alles steht Kopf Teil 2 gesehen? Nein, ich habe schon den ersten gehasst. Ich habe es mich noch nicht getraut, mir den zweiten anzuschauen. Ich habe ihn gesehen und ich finde ihn gar nicht so schlecht. Dann habe ich drüber nachgedacht und dann habe ich gemerkt, wenn Eltern diesen Film sehen, und sie werden ihn sehen mit ihren Kindern. Mhm. Und diese Kinder dann in die Pubertät kommen, werden all diese Eltern sagen, fick dich, Disney. Fick dich, Zeichentrickwelt. Fick dich, animierte Welt. Die Pubertät dauert nicht nur ein Wochenende. Tja, das Leben ist hart, grausam und ungerecht und Disney lügt. Das ist nämlich das Lustige, sie kommt ja in die Pubertät. Mhm. Ja, und da manifestiert sich eine neue Emotion, ja. Ne, nicht nur eine, viele neue Emotionen. Und diese vielen Emotionen gehören aber nach dem Wochenende dann zum Standardrepertoire und vereinigen sich mit den alten Emotionen. Also es ist alles innerhalb von einem Wochenende vorbei, liebe Eltern. Nein. So. Ich möchte euch nicht enttäuschen, aber meine Pubertät hat so 12 Jahre gedauert. Der erfolgreichste Disney-Film ist. Gab es eine Disney-Videospiel-Verfilmung? Nein, es gibt der Filmverleiher, der hier erwähnt ist, ist Disney. Also hat ihn. ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, hat ihn Disney zu dem Zeitpunkt schon besessen? Ich weiß es nicht. Also Fakt ist auf jeden Fall, in den Top Ten ist eine Videospiel-Verfilmung von Disney. Also es ist ja, Disney war ja schon immer ein Filmverleiher, der hieß dann früher Buena Vista Distribution, mal heißt der, glaube ich, immer noch manchmal. Oh Gott. Aber hat Disney das gekauft? Also es sind aus den Disney-Studios sind genau zwei Videospielverfilmungen dabei und bei beiden würdest du nicht an Disney denken. Ich habe tatsächlich gerade das Problem, dass mir Filme einfallen, die noch ein Videospiel bekommen haben, was ja sehr häufig passiert ist, aber nicht sehr viel umgekehrt. Ja gut, um zu diesen Ich glaube, der Move an der Stelle ist, glaube ich, eher erfolgreiche Videospiele zu nennen, die dann möglicherweise verfilmt wurden, ja, anstatt zu überlegen, aus was überhaupt ein Film wurde. Ja, ich kau gerade ein bisschen im Hintergrund auf diesem, es gab irgendwie 13 Teile oder sowas rum. Achso, ja, genau, 23 Teile sogar, plus ein Spin-off, plus, Und ja, es ist eine Videospielreihe, die du auf jeden Fall kennst. Ja, ich weiß auch, was es ist, glaube ich. Das wird nämlich Pokémon sein. Ja. Und wie heißt das super Spin-off davon? Das Spin-off von Pokémon? Ja, es gibt aus der Pokémon-Filmreihe selbst. Also Pokémon selber hat 23 Teile. Ja. Wovon es übrigens nur zwei in diese Top-Ding geschafft haben. Aber es gibt noch einen Spin-off-Film davon. Ah, Meisterdetektiv Pikachu. Richtig, das ist Platz 2. Ah. Bei den weltweiten Einspielergebnissen. Das muss man sich mal überlegen. Der war tatsächlich leider nicht mehr als nett, weil die Story so, das war meh. Der hatte so seine schönen Momente, wo man dieses Macho-Mai mit seinen vier Armen halt als Verkehrspolizist gesehen hat und solche Sachen. Ja. Das war schon Fanservice, aber ja, da sieht man auch der Unterschied zwischen, das ist der Unterschied zwischen einem Mario Bros. Und einem Pokémon Meisterdetektiv Pikachu. Okay, also wir haben schon zwei aus den Top Ten, drei aus den Top Ten, logischerweise, weil Mario Bros. Habe ich ja gesetzt, Resident Evil war dabei und Meisterdetektiv Pikachu. Ich erinnere mich ganz düster, dass es mal, glaube ich, einen Final Fantasy Film gab. Wenn er erfolgreich war, dann nicht in den Top 30, denn er heißt Final Fantasy, die Macht in dir, oder Final Fantasy, The Spirits Within, ist aber nur auf Platz 32 gelandet. Okay. Schade. Schade, schade, Schokolade. Was könnte es denn noch geben? Gab es nicht mal eine Worms-Verfilmung? Worms? Ja. Der mit den Würmern? Ja. Weiß ich nicht. Also in den Top 30 ist er nicht. Oder habe ich das gelesen, dass das kommen soll? Wer weiß. Es gibt ja schon berühmte Wurmfilme. Also Dune, Tremors. Wer kennt sie nicht? Aber denk doch mal beispielsweise an so großartige Schauspieler wie Till Schweiger. Far Cry. Na, er hat nicht nur in Far Cry mitgespielt. Das wollte ich jetzt gerade noch als Tipp geben. Far Cry ist es natürlich nicht auf der Liste. Kein Ohrhasen. Ich glaube, Uwe Boll-Filme haben es. Ist keine Videospielverfilmung. Zwei Ohrküken. Ich habe keine Videospielverfilmung. Aber es gibt doch einen Film mit dem großen Till Schweiger. Der bewegte Mann. Das ist aber eine Comic-Verfilmung. Vincent will mehr. Honig im Kopf. Nein, da hat er nicht mitgespielt. Das ist aber so könnte seine Autobiografie heißen. Es ist der zweite Teil einer Videospiel-Verfilmungsreihe, von der es übrigens drei Teile gibt, wenn ich es richtig sehe. Boah, hat denn Till Schweiger mitgespielt, was noch eine Videospielverfilmung war? Ich gebe dir einen Tipp. Die Videospielreihe gab es, wurde verfilmt 2001. Okay. 2003. Und es gab noch mal eine Wiederaufnahme der ganzen Geschichte im Jahr 2018. Mit wahrscheinlich einer anderen Hauptdarstellerin, logischerweise. 2001. 2001, 2003, da war ich 14, 16. Genau, da wirst du ja überlegt haben, wo Til Schweiger außer im bewegten Mann noch mitgespielt hat. Ehrlich gesagt fand ich Til Schweiger nie attraktiv. Ich fand mehr als einen Gesichtsausdruck schon immer irgendwie heiß. Du siehst mich nach wie vor ratlos. Okay, also nachdem ich dir jetzt, also die Videospielreihe haben wir ja schon geklärt, aber jetzt müssen wir natürlich überlegen. Das ist eine Videospielreihe, die da verfilmt wurde. Ja, sonst gäbe es ja nicht. Ist wahrscheinlich auch eine deutsche Videospielreihe. Ja, produziert wurde der Film, in dem Schweiger mitspielt, in Deutschland, Japan, Vereinigte Staaten und Vereinigtes Königreich. Okay, so eine internationale. Verlegt wurde der ganze Spökes bei Paramount und der 2018er Wiederaufnahme ist bei Warner Bros. Verlegt. Berlin. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hat der Duke etwa eine Filmreihe bekommen? Nein. Til Schweiger als Duke Nukem wäre witzig. Also das wäre meine ideale Besetzung. Der Duke hatte auch nur einen Gesichtsausdruck und meistens eine Sonnenbrille an, da musste man die Augen nicht sehen. Ja, das Schöne wäre, bei Duke Nukem könnten seine Töchter mitspielen. Aber das ist jetzt... Bring ihn nicht da auf dumme Gedanken nicht. Til, du hast das nicht gehört. Naja, seine Töchter und natürlich die Tochter von mit ihrer Mutter zusammen. Der Heidi, ne? Ach, oh Gott, bitte nicht. Bitte nicht. Wir wollen das alles nicht. Danke. Ja, wahrscheinlich gibt es davon eine Porno-Verfilmung. You can fuck forever. Sein so. Ende has left the podcast. So, geh doch mal ganz tief in dich. Ich kann dir auch noch eine andere Video, also es gibt noch eine andere Videospielreihe, die auch verfilmt wurde. Ja. Davon gibt es auch zwei Filme. Eine davon hat es in die Top 30 geschafft. Und ich sage nur Highlander. Highlander. Na, mein Tipp ist Highlander. Denk mal an den Highlander. Ja, das war eine Ende der 80er, Anfang der 90er, so eine Mystery-Action-Film-Nummer. Ja. Die ich nie wirklich konsumiert habe. Weil das sah so, ach so, ja gut, dann, das sah dann, so dann trashig aus, Silber, dass ich das nicht schauen wollte. Na Moment, die Serie oder der Film? Der Film ist grandios. Der erste. Der zweite ist dann fernab von Gut und Böse, obwohl der großartige Sean Connery mitspielt. Und der dritte und vierte sind ja dann eigentlich eher so, okay, wir versuchen es nochmal auf die alte Methode. Also der erste ist ja, hallo, wir sind alle unsterblich, es gibt so eine Horde Unsterblicher, die jagen sich um den Planeten und hauen sich die Köpfe ab. Der zweite Teil ist, ja, übrigens, diese ganzen unsterblichen Fuzzis kommen alle von einem seltenen Planeten, auf dem alle unsterblich sind und die kämpfen um den Preis auf der Erde, um da auf der Erde zu herrschen. In Teil 3 ist es so, ach so, ja, vergesst mal alles, was in Teil 2 war, wir hauen uns einfach nur wieder mit Schwertern die Köpfe ab. Sehr schön. Ja. Und Christopher Lambert, so hieß der gute Mann. Ja. Der den Highlander im Ursprung gespielt hat. Christopher Lambert hat auch in einer Videospielverfilmung mitgespielt und da einen, ja, Menschen gespielt, den sehr, sehr, eine Figur gespielt, die sehr, sehr viele kennen aus dieser Reihe. Wir müssen irgendwann mal einen Videopodcast machen. Das ist, weil meine dummen Gesichtsausdrücke zu verbalisieren fällt mir zunehmend schwer. Ich habe keine Ahnung. Was weiß ich? Ich wusste bislang nicht, dass Christopher Lambert Schauspieler ist. Christopher Lambert klingt für mich wie ein Käse. Ach so, na gut. Nein, Christopher Lambert zeichnet sich aus durch völlig unnötige Sexszenen in Filmen und Silberblick. Sieht er gut aus? Weiß ich nicht, wie er heute aussieht. Ich glaube, er ist sehr alt. Hat er in den früheren Filmen gut ausgeschaut? Ich glaube, er war für Frauen halbwegs attraktiv. Wie gesagt, Silberblick. Okay, also gut. Also Christopher Lambert Filme schauen, weil sehr nötige Sexszenen. Sehr unnötige. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Es gibt in Highlander tatsächlich eine Sexszene, die so, wo du denkst, jetzt bimsen die? Warum? Also ich okay. würde mal pauschal sagen, es liegt daran, dass dieses Köpfe abhauen für die Jungs war und das Gebimsel für die Mädels, die von ihren Freunden gezwungen worden sind, sich den Scheiß anschauen zu müssen. So als Entschädigung. Ja, aber dann wäre es sinnvoller, ihn mehr nackt zu zeigen und weniger sie nackt zu zeigen. Aber gut. Aber man kann sich dann ja reinfühlen in sie. Okay. Ja. Das hat er ja auch getan. Ach, okay. Nicht nur reingefühlt. Also, dann überleg doch mal. Also, es ist, gut, dann wird dir das wahrscheinlich nichts helfen. Aber Mortal Kombat wurde verfilmt. Okay. Und zwar zweimal. Nun. Und Christopher Lambert spielte Raiden. Okay. Raiden, den Blitz- und Donnergott. Okay. Da erinnert sich der Typ mit dem China-Hut und den leuchtenden Augen. Nein. Der diesen typischen Hut eines chinesischen Reisbauern aufhat. So wie du den chinesischen Reisbauern im Klischee vorstellst. Ich erinnere mich an Reishüte. Okay. Also, dann denk doch mal noch an eine weitere erfolgreiche Videospielreihe. Mhm. Und es ist nicht Mario. Luigi Maniac Mansion. Nee, Maniac Mansion, das wäre schön. Eine Tentakel-Filmspielreihe. Oh. Rollercoaster Tycoon. Ja, genau. Und in der Hauptrolle Donald Trump. Er investiert jetzt in... Ich hoffe, er hat genug Zeit dafür, diese Hauptrolle zu spielen. Genau, er investiert jetzt in Freizeitparks. Es geht bergauf und bergab, wie mit den USA. Ja. Kannst du bitte Politik aus diesem Podcast rauslassen? Wir sind ein unpolitischer Podcast. Schon vergessen? Es ging ja um Wirtschaft. Wir sind hier ein Happy Place. Es geht um Wirtschaft. War das ein Tipp? Also, Wirtschaft? Wirtschaftssimulationen wurden nicht verfilmt, nee. Es ist traurig. Railroad Tycoon the Movie. okay, irgend so auch so ein Jump'n'Run-Held. Oh Gott, Entschuldigung. Genau, ein Jump'n'Run-Held. Um den es übrigens eine sehr, sehr lustige Kontroverse gab. Ein lustiger Jump'n'Run-Held, um den es eine Kontroverse gab. Es Kirby, Mega Man, Banjo-Kazooie, Nee. Also um den Film gab es eine Kontroverse. Der war nämlich fertig und dann haben ihn Leute Tests gesehen und haben gesagt, boah, sieht der scheiße aus. Und daraufhin wurde er nochmal komplett remastered oder überarbeitet. Ja. Die Geschichte kommt mir dunkel bekannt vor. Es gibt sogar einen zweiten Teil davon in der Zwischenzeit. Komm nur nicht. Als sie dann rausgefunden haben, wie er ausschauen soll, die Figur, haben sie dann tatsächlich nur einen zweiten Teil hingekriegt. Ich sag mal, 2022 und 2020 kam der erste. Es war auch nicht Donkey Kong und... Nee, es ist ursprünglich fernab der Nintendo-Welt. Ja, das Ding ist halt, dass ich die meisten Jump'n'Runs auf den diversen Nintendo-Systemen gespielt habe. Ja, und wie hieß der Kontrahent von Nintendo? Ah, Sonic. Ja, Sonic the Hedgehog. Platz 5 ist der zweite Teil und Platz 9 ist der erste Teil. Ah, mit Ryan Reynolds. Dr. Robotnik? Jim Carrey? Das kann sein, das weiß ich nicht. Ich war mit Ryan Reynolds beschäftigt. Ja, ich kann dir noch einen, was haben wir noch? Ja, genau, lass uns noch diese Filmreihe mit Til Schweiger mitgespielt hat, als Bösewicht übrigens. Til Schweiger war der Bösewicht, also er hat die Heldin nicht flachgelegt. Ich könnte mir Til Schweiger extrem gut in einer Videospiel, also seinem Ego würde das bestimmt schmeicheln, wenn er die Hauptrolle in der Videospielverfilmung von Lemmings spielen dürfte. Ach ja. Gut, ich kann ja mal die Top 10 dir sagen, dann merkst du mal, was für eine Grütze da teilweise dabei ist, wo du einfach nur sagen musst, ach so, ja klar, logisch, die Fans rennen ja bei jedem Scheiß ins Kino. Also eins ist Super Mario, ist klar. Platz zwei Pokémon, Meisterdetektiv Pikachu. Platz drei ist der Warcraft-Film, The Beginning, der bis so schlecht gar nicht ist. Es gab einen Warcraft-Film. Ja klar, gibt es einen Warcraft-Film. Okay. Am Ende des Films sitzt du übrigens dran und sagst, ah cool, es gibt also einen zweiten Teil. Und du weißt ja, es gibt keinen zweiten Teil davon. Es gibt das Videospiel. Dann Platz 4, Rampage Big Meets Bigger. Okay. Platz 5, Sonic the Hedgehog 2. Platz 6, Uncharted. Sag mir, genauso wie Rampage, gar nichts einfach. Platz 7, den gibt's auch zweimal, die Videospielreihe auf dieser Liste. Und es gibt viele Spiele davon. Angry Birds, der Film. Ich habe sehr starke, sehr schlimme Schmerzen. Ruf bitte den Notarzt. Da, und damit ist auch übrigens Finnland neben den USA und Japan auch ins Produktionslandrennen eingestiegen. Davor waren alle Filme Japan und Vereinigte Staaten. So, auf Platz 10 ist übrigens Resident Evil mit einem Clusterfuck an Ländern. Australien, Deutschland, Frankreich, Japan, Kanada, Südafrika, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich und Volksrepublik China. Aber nach Angry Birds, der Film, kommt jetzt auf Platz 8 ein Film, über den wir in der letzten Folge schon gesprochen haben. Und das ist auch der aus dem Disney-Studio stammt. Prince of Persia, der Sand der Zeit. Der hat unheimlich viel Kohle eingespielt. Okay. Erschreckend, aber ist so. Dann Sonic the Hedgehog und dann kommt Resident Evil. Aber die Videospielreihe, über die wir noch kurz reden wollen, die ist auch irgendwann mal nochmal komplett remastered worden. Also auch mal noch komplett anders aufgezogen worden. Die ist in der Zwischenzeit auch weniger ein Controller-Massaker, mit dem du deinen Controller zerstörst. Ja. Früher war das eher so ein bisschen Controller zerstörend. Okay. Glaube ich. Ich sag dir noch das zweite Spiel, das aus den Walt Disney Studios stammt. Need for Speed. Ruf den Notarzt wieder an, sag ihm, er muss nicht kommen, und ruf den Bestatter einfach an. Und eine Videospielreihe, es gibt eine Videospielreihe, die eine irrsinnige Menge an Spielen hat, aber nur einen Film bisher gekriegt hat, so richtig. Okay. Also so einen richtigen Film. Frankreich und Vereinigte Staaten produziert, 20th Century Studios aus dem Jahr 2016. Rayman. Nein. Assassin's Creed. Ah, okay. Ich erinnere mich, dass ich den Assassin's Creed-Film gesehen habe. Ich erinnere mich, dass ich mich nicht mehr an diesen Film erinnern wollte. So schlecht war er auch nicht. Er war aber auch nicht gut. Ja gut, aber Das ist ein kleiner Kopf. In diesem kleinen Kopf ist nur Platz für eine begrenzte Menge an Erinnerungen. Und diese Erinnerungen sollen schöne Erinnerungen sein. Es reicht schon, dass in diesem Kopf die Erinnerung daran ist, dass Gerhard Schröder einmal Bundeskanzler war. Mehr schlechte Erinnerungen erträgt dieser Kopf nicht. Sagt dir Alicia Vikander was? Ich kenne Wakanda Forever, aber das ist keine Videospielverfilmung gewesen. Nein, Alicia Vikander ist eine Schauspielerin. Nein, dann sagt ihr mir nichts. Vielleicht kenne ich eine Rolle, die sie gespielt hat. Ja, kennst du unter Garantie, also zumindest die Videospielfigur. Und sagt dir Angelina Jolie etwas? Hab ich Tomb Raider übersehen? Und jetzt halte ich fest. Ich halte mich fest. Das kannst du dir tatsächlich gönnen. Es gibt einen Tomb Raider-Film, nämlich Teil 3. Auf Platz 19 der besten, der erfolgreichsten Videospielverfilmungen aller Zeiten. Lara Croft Tomb Raider, die Wiege des Lebens. Mhm. Mit dem unverwechselbaren, unvergleichlichen Till Schweiger. Nein, Till Schweiger hat in Tomb Raider mitgespielt. Natürlich. Also, ganz ernsthaft, so ein Film, ein Tomb Raider-Film, in dem Til Schweiger mitnimmt, könnte ich nur ernst nehmen, wenn Til Schweiger die Lara Croft spielt und das Ganze als Videogame-Movie durchgehen würde. Weißt du, so diese Verarsche-Filme, die da in den frühen 2000ern so in waren. In der Variante könnte ich das auch akzeptieren. Ich pass auf, das liest sich tatsächlich ja sehr, sehr spannend, weil Angelina Jolie spielt Lara Croft und Gerard Butler spielt Terry Sheridan. Dann kommen viele, viele andere Leute und dann kommt Til Schweiger spielt Sean. Ja. Also es hat noch nicht mal für einen Nachnamen gereicht. Du weißt, was das bedeutet, wenn es nicht für einen Nachnamen reicht. Das wenn ja aber nur Sean heißt. Dann ist Til Schweigers schauspielerisches Talent endlich angemessen gewürdigt worden. Na, wir hatten es doch in dieser Pornosternchen oder sonst irgendwas oder amerikanische Fußballspielerin. Da gab es einige Darstellerinnen, die hatten Vor- und Nachnamen und dann gab es eine Darstellerin, die hieß nur Betsy. Oder ja. Sowas. Die hatte nur einen Vornamen. Wo du auch denkst, okay, man gibt sich Mühe, allen irgendwie Namen zu geben, aber eine Figur hat nur. So. Und um das Ganze noch ein bisschen zu pervertieren, du darfst dir noch 3 Jahre raussuchen. Ja. Aus den Jahren 1993 bis 2023. Ja. Ausgenommen logischerweise 2013, 2011 und 1996. Wissen wir, da ist nichts. 1995. Okay, was schätzt du, was war da das große Meisterwerk? Ich sage nur Paul W.S. Anderson. Welcher Film hat da, war da es erfolgreich, der erfolgreichste Film aus der Videospielecke in diesem Jahr? Keine Ahnung. Wir hatten ihn schon tatsächlich. Mortal Kombat. Ah, okay. Ja, ein Jahr davor übrigens Street Fighter. Also du merkst, es hat sich irgendwie so auf die Fresse Hau-Filme aus Videospielen heraus diffundieren lassen. Supi. Ja, sie haben wahrscheinlich 1996 irgendwie es nicht geschafft, sich die Lizenz für Tekken einzukaufen, um daraus auch noch einen Film zu machen. Sonst wäre der automatisch der erfolgreichste Videospielfilm des Jahres geworden. Ja, 97 ist es Mortal Kombat 2 übrigens, also um dir 97 wegzunehmen. Dann machen wir 2004. 2004. Okay, den hattest du auch schon. Resident Evil Apokalypse. Okay. Ich lasse dich jetzt nicht irgendeinen Film raten, den du schon irgendwie oben genannt hast. Man muss übrigens dazu sagen, wo wir es von auf die Fresse Hau-Filmen hatten, Dead or Alive hat es nicht geschafft, in einem Jahr erfolgreich zu sein. Traurig, sehr. Du erinnerst dich, Dead or Alive ist dieses Videospiel, bei dem aus dem dann heraus auch sehr, sehr viele softpornografische Prügel und Sport und was weiß ich was Spiele diffundiert sind. Ja. Genau, du darfst noch ein Jahr suchen. 2011. 2011 hatten wir ja noch gesagt. Geht ja nicht. Entschuldigung. Ja, siehst du mal, was ich für eine Aufmerksamkeitsspanne habe. Dann hätte ich gerne 2012, das ist eh das Jahr, wo die Welt untergegangen ist. Gut, und das war Resident Evil Retribution. Okay. Gut, nee, es gab noch, was jetzt nicht oben in der Liste drin war, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben. Hitman! Agent 47. Oh nein. Ja. Hitman, ich glaube, das war das erste Videospiel, wo man seinen Gegner mit einer Klavierseite töten konnte. Nee. Oder? Ja, gut, wenn du die Garotte beim Godfather als Garotte siehst und nicht als Klavierseite, ja, okay. Dann ja, ich glaube schon. Und was auch nicht oben drin war bisher, war übrigens Silent Hill und Max Payne. Okay. Worüber wir auch noch nicht gesprochen haben. Max Payne war tatsächlich 2008 das erfolgreichste im Kino, was aus der Videospielwelt diffundiert ist. Wie gesagt, Double Dragon hat es nicht geschafft. Das ist traurig. Und Rampage, wie gesagt, kann ich nicht zuordnen, aber scheint wohl echt ein Brecher gewesen zu sein. Sagt mir, wie gesagt, gar nichts. Weder als Film noch als Videospiel. Okay, ist ein Science-Fiction-Action-Film von Brad Peyton. Deutschen Kinos, die Adaption des Videospiels Rampage. Okay, ich glaube, den Hauptdarsteller kennst du. Das könnte unter Umständen sein. War es Til Schweiger? Nein, es ist Dwayne Johnson. Dwayne Johnson kenne ich. Ich glaube, das war einer der Filme, die ich tatsächlich im Kino gesehen habe und erfolgreich verdrängt habe. Das ist, ich glaube, das ist so neben, ich glaube, ich hatte den so als, ach, das könnte so sein wie Jumanji. Mhm. Glaube ich. Ich bin tatsächlich bei Dwayne Johnson immer ein bisschen hin und her gerissen, ob ich ihn als Schauspieler mag oder nicht. Das ist ist so ein grundsätzliches Problem, das ich mit ihm habe. Du, er hat weniger Razzies als Sylvester Stallone, das muss man ihm halt auch lassen. Er hat jetzt einen Film, der kommt jetzt in die Kinos. Da spielt er irgendeinen Agenten, weil der Weihnachtsmann entführt wurde. Das sah ganz witzig aus. Ich habe den Trailer geschaut und gesehen und festgestellt, dass das tatsächlich ein Film sein könnte, wo ich mal wieder ins Kino gehen muss. Gut, dann würde ich an dieser Stelle sagen, wir haben genügend über Videospielverfilmungen gesprochen und den Namen Uwe Boll ganz selten nur erwähnt, weil er auch nicht in diesen Listen dabei ist. Aber du kannst ja jetzt noch Folgendes machen. Du erzählst noch die schönste Anekdote über Uwe Boll-Filme und ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss und wie gesagt, bye-bye. Wenn man dreimal ganz schnell hintereinander vor einem Spiegel Uwe Boll sagt, dann kommt eine neue Videospielverfilmung ins Kino. Macht's gut. Tschüss.